Yeah. Então, continuando aí com essa homenagem aos negros do Brasil, a todos nós, vamos escutar agora Gilberto Gil. Ja, und das vor allem ist, es kombiniert sich das auch sehr gut mit Lua Shea, denn ich habe herausgefunden, eine Langspielplatte von Gilberto Gil von 1981 und die heißt Luar. E a und música Stück heißt Wer Precisa Ver Luar. Luar. Precisa Ver Luar, de Gilberto Gil. Offline. No luar não há mais nada a dizer, a não ser que a gente precisa ver luar. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide 96,0, Flávio Nascimento. Ja, Flávio, Luar von Gilberto Gil. Isso. Das 1900. A gente precisa ver o luar. Ja, leider ist heute der Himmel, ich habe schon gesehen, auf dem Weg hierher zum Studio, habe ich schon verzweifelt an den Himmel geguckt. Also November, so schön es ist, das ist der einzige Vollmond in diesem Jahr gewesen, der ausgerechnet am einem Mittwoch stattgefunden hat. Und ich war so glücklich darüber, dass ich endlich mal ein paar schöne Stücke einspielen konnte und etwas über den Mond reden konnte. Und ja, und jetzt heute im November typisch grau, nieseligen Hamburger Wetter, kein Mond zu sehen am Himmel. Mas nós sabemos que a Lua está aí, né? Ja, natürlich. Está só escondida atrás das nuvens. Oh, wie schade. Ja, dabei ist der Mond doch immer so romantisch, ne? Hast du auch schon so Erlebnisse in Bezug auf den Mond? So? Sim, claro. Para mim, o luar, não existe luar mais bonito do que na praia, no mar. Ja, das ist am allerschönsten, ne? Oh, Romão está nos telefonando lá do Brasil. Vamos lá falar com o Romão. Ja? Versuch nochmal. Alô, Romão. Alô. Verflixt nochmal. Wieso funktioniert das nicht? Infelizmente ainda não funcionou, mas está chegando perto. Estamos chegando perto e Romão está tentando aí comunicar com a gente lá no Brasil. Enquanto isso, vamos contar mais uma música que trouxe para o pro programa, que é Dia de Comemorar. Bitte? Dia de Comemorar. Yeah. Heißt das Stück? Ja. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Also, Flavio com seu Jorge. Jetzt. Seu Jorge. Ja, genau. Flavio spielt jetzt ein Stück von Seu Jorge ein. Dia de Comemorar. Ein Tag der, zum Erinnern, an dem zu man. Zu feiern. Zu feiern. Comemorar. Ja, okay. Ja, Comemorar. Okay. Da. Verflixt nochmal. Wir haben heute aber auch wirklich nicht das ganz, ganz große Glück gepachtet, habe ich den Eindruck. Aber vielleicht, wenn Lacey Brandão spielen wird, wir ein Stück von ihr einspielen werden. Ja, então vamos contar então Lacey Brandão, depois tentamos aqui com Seu Jorge. Okay, Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Mãe, por que não quer dizer sua mãe? São Paulo, quero ver você ir. Vem Alô? Oi? Ja, ich geschafft, die Verbindung herzukriegen. Auch vocês têm que ligar para mim, deixar desligar daí, só ligar na hora que eu falar no Skype, que eu tô agora no telefone. Ja, das merken wir schon. Also okay, wir sind jetzt live auf Sendung. Romau, herzlich... Okay, mas você liga pro Skype ou vai continuar no telefone? Com telefone. Com telefone, ok. Tá? É. Ok. Fica no telefone via Wartel. Não, aqui... Pode falar, Romão. Diga lá, quais são as novidades aí no Brasil? E aí, meu querido, boa tarde aí para... Boa tarde, boa noite aí para a Alemanha. Aqui as é novidades aqui estão ótimas. Acabamos de fazer uma parceria com a Rádio Nacional, com o Miro Nunes e o Luiz Carlos Golo, que estão apoiando o nosso trabalho aí da Rádio Mama Terra na Alemanha, agora no Brasil, né? Coisa boa, boa notícia boa, né? Então aí a ponte já está construída. Exatamente, aquela coisa, a globalização de baixo para cima, feito a gente fala. Tem que acontecer de qualquer forma. Quer dizer, a globalização foi criada para todos, né? Então tem que funcionar mesmo, né? Exatamente. Diga, Romão, du hattest am Anfang gesagt, herzliche Grüße auch von Radio National, von Golo und von den Menschen, mit denen wir im Grunde genommen ja auch gemeinsam jetzt angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Und Flavio sagte ja auch gerade, ja, wir haben die Brücke gebaut. Der eine hat von Brasilien angefangen und die anderen haben von Deutschland aus angefangen, von Hamburg. Das ist und ja, jetzt sind wir in der Prüfungsphase, wie du vielleicht ja auch schon mitbekommen hast, in der technischen, ist es geprüft, also die Brücke steht, jetzt müssen wir... Estamos aqui no experimento. Hoje o programa está sendo pouco laboratório. Estamos treinando. Das ist sehr interessant, weil wir, ich muss kaufen einen Generator, weil ich war 10 Minuten ohne Licht, ohne Strom hier zu Hause. Que isso, no Rio de Janeiro, gente? No Rio de Janeiro, wir waren ohne Strom 10 Minuten. Weil in der letzten Zeit, wir haben Hamburger Wetter in Rio de Janeiro. Oh, mas tá frio aí ou o que é? Viele Sturm, viele Regen und viele Sturm. Ah, sim. Chuvas de verão já começaram. Yeah, de chuva de verão, de Sommer, Regen hier e schon lange. Ah, tá. No Rio de Janeiro, essa época, região sudeste e sul, são as famosas chuvas de verão que vêm forte e saem derrubando tudo, não é isso? Exato, e Flávio Nascimento, aqui a expectativa está muito grande desta ponte que estamos montando entre a Rádio Mama Terra, o idioma Sprachschule aí, a escola de português que você tem. Ah, coisa boa. Eu até comecei agora a fazer uma propaganda no Facebook, que damos aula de português e alemão também através do Skype. Isso é a linha da Rádio Mama Terra. Isso, com certeza. Tá, vários serviços. Um aluno em Minas Gerais. Ja, das ist wirklich, Roman, das ist wirklich eine gute Idee. Also wirklich, wir sind wirklich an Kreativität fehlt es uns überhaupt nicht. Wir schreiben schon mal alles auf und jetzt wird so Stück für Stück alles abgearbeitet. Ja, jetzt kommt, Romau macht Werbung jetzt mittlerweile schon für Idiom Sprachschule. Das ist die Sprachschule von Flavio Nascimento, dass wir jetzt über die Brücke, über Skype auch unterrichten können. Wie einfach. Ja, und diese Idee ist geboren mit dir. Wir waren zusammen zu unterhalten über Skype und über die terceira Idade, ne? Über die Senioren. Die Senioren müssen auch lernen, mit dem Internet umgehen zu können, damit sie bleiben die Welt. Ja, ich war gestern in einer Konferenz für viele ältere Leute und ich habe gesagt, dass in 3 Monaten bin ich bei den 60 Jahre alten Leuten Team. Coisa boa, temos que atender todas as classes, todos os grupos, todas as idades, né? Genau, a globalização, é a globalidade. A globalidade, essa palavra eu não gosto muito, mas é a atuação global da Rádio Mama Terra. É, inclusive eu vou agora dar um recado sobre globalização em português e alemão. Ich werde jetzt sprechen über globalisierung em português e segundo Deutsch. Esta em português. Ô, meu querido Flávio, a globalização começou em 1494. É bem antigo. Quando os portugueses e espanhóis, através do Tratado de Tordesilhas, dividiram o mundo. E ficou até hoje só entre os ricos essa globalização. Eles foram dividindo o mundo, depois na Alemanha dividiram a África, dividiram a Ásia, e nós aqui embaixo e o pessoal da Ásia também. Tide 96.0. Unser Livestream ist gleich wieder für Sie da. Na nova sociedade, a sociedade internet, a gente pode surfar na internet e através de prestações baratas viajar para a Europa, França e Bahia. E isso, essa é a nova globalização que a gente chama na Rádio Mamaterra de globalização de baixo para cima. E agora eu vou falar em alemão para o pessoal. Leute, ich war gerade zu reden hier direkt aus Brasília, über die Globalisierung. Die Globalisierung hat angefangen genau vor 500 Jahren, besser gesagt 1494, wenn die Portugiesische und die Spanische Königreiche haben die Welt in zwei Teile geteilt. Bis vor 20 Jahren nur die Reichsleute sind über die Welt geflogen. Aber jetzt, mit billigem Flug, mit Internet, mit vielen Verbindungen, die es gibt, all die armen Leute können auch reisen. Nicht nur als Arbeiter, aber auch als Tourist. Und alle diese Touristen, wir erwarten Rio de Janeiro für 2013, das ist die Jahre Deutschland, Brasilien, und für die Jahre 2014 mit die Weltmeisterschaft. Und wir hoffen, dass die letzte Spiel wird zwischen Brasilien und Deutschland. Das war meine Botschaft aus Rio de Janeiro. Ei, valeu, Romão. Muito mensagem ótima para todos nós que estamos aqui fazendo essa ponte entre a Europa e a América do Sul, né? Exatamente, meu querido. Inclusive, isso daí é muito importante porque o nosso governo esqueceu do Conselho de Cidadãos Mundiais, dos brasileiros que estão no mundo inteiro, são 3 milhões. Fizeram a primeira votação e já estamos há 2 meses sem ninguém comandando o Conselho Mundial de Representantes de Brasileiros no exterior. Esse é um pedido que nós fazemos à Dilma, porque eu aprendi isso aí na Alemanha, que estrangeiros somos todos nós alguma vez em algum lugar. Claro. Nós nunca, né? Se aqui em Niterói está cheio de estrangeiros, tem gente de Minas, tem gente do Piauí, lá no Piauí tem gente de Niterói, lá na França tem gente da Alemanha, então estrangeiro a gente sempre é em algum lugar. E cidadãos, porque, em qualquer, né, lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. E a gente tem que ser solidário com esse trabalho que os brasileiros fizeram durante a época que o Brasil estava em crise. E agora que a Europa está em crise, está na hora do Brasil ajudar os brasileiros que querem fazer projetos culturais. Isso é inclusive para Marta Suplicy, esse recado também. Porque até agora os grandes projetos culturais na Europa financiados pelo Brasil só atendem a uma determinada classe privilegiada. Está na hora de apoiar os capoeiristas, os literatos, todo esse pessoal que trabalha nas feiras comerciais, o pessoal pequeno empresário. Isso é importante. Até porque ano que vem, né, como você sabe, é o ano do Brasil na Alemanha e o ano da Alemanha no Brasil, né? Romão, könntest du noch mal ganz kurz eine kleine Zusammenfassung für unsere deutschen Zuhörer machen? Eine große Zusammenfassung. Weil wir sagen, dass diese Beziehung zwischen Brasilien und Deutschland muss ein bisschen sich verändern. Es muss ja unterstützen die kleinen Unternehmer aus Deutschland und aus Brasilien. Weil diese Globalisierung nur für die Reiche, nur für die Leute von die gentrifizieren, für die Leute de Margem Caput, Hamburgo, de Margem Caput, Brasília, Rio de Janeiro, de Margem Caput, Berlim, und die arme Leute muss immer weiter weg leben. nicht mehr in die Zentrum. Die Zentrum bleiben nur Futuristen hier und in Hamburg auch. Und ich glaube, dass Hamburg, es ist ganz wichtig zu wissen, Hamburg jetzt, sie hat eine sozialdemokratische Regierung. Sie muss besser investieren in die kleinen deutschen Unternehmen. Weil wir in Brasilien, wir brauchen diese Leute. Wir brauchen die Arbeiter, die Leute, die würden gerne die Tischler, der Metaller oder so, die nicht nur denken in die großen Leute, die verdienen immer viel. Und im Moment, wir denken in Brasilien auch, wie können wir unterstützen, die besten austauschen von Arbeiter aus Brasilien und aus Deutschland. Wir müssen unterstützen die kleinen Menschen, die würden gerne auch ein bisschen genießen von der Weltmeisterschaft. Weil wir können nicht wiederholen, was hat passiert in Südafrika, wo die Mehrheit von die armen Leute müssen weg, um die Touristen zu kommen von den Staat, von den City. Und dieser Rest auf der Stadt ist wichtig, und das ist das Thema von Radio Mama Terra und jetzt auch unsere Radio National und auch unsere Quilombo Radio de Raiz aqui geral. Das ist unser Thema. Dieser Thema. Boa mensagem, Romão. Boa mensagem. Obrigado pela sua participação diretamente aí do Rio de Janeiro, né? Temos que continuar. Maravilha. Estamos... E olha, meu querido, no sábado agora, nós vamos estar todos no quilombo do Sacopan, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Parabéns aí, felicidade. Um abraço a todos. Projeto apoiado pela Fundação FOR e pelo Fundo Brasil Direitos Humanos. Coisa e também boa. Pela Secretaria de Direitos Humanos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Coisa que boa. É muito importante. Obrigado aí, meu querido. Obrigado, um abraço. Obrigado. Aí, sucesso. Romão. Schön, dass es, ich freue mich, dass es geklappt hat und dass wir wieder einen Baustein gemacht haben, zusammengebaut haben für den Weg. Ihr seid super. Das ist die Idee für die Welt. Ja. Okay. Jetzt spielen wir nochmal ein Lied ein. Ich glaube, das wäre auch im Sinne, deinem Sinne, Senhora Liberdade von Zezé Mota. Genau. Und Falkstinha, insbesondere in diese Jahre von den Schwarzen, diese Monate von Schwarzen Bewusstsein in Brasilien. Ein dicker Kuss von Augustina Reis Hampel. Oh, wunderbar. Entweder ist sie direkt am Sender oder, aber ich werde es sofort weitergeben. Ciao, Romau. Ciao. Vamos cantar junto? Violenta emoção. estamos no fim. Das war Senora Liberdade, beziehungsweise das war auch für heute Radio Mama Terra. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal in einer Woche um die gleiche Zeit. Ciao, Otrun Gutke. Isso foi a Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide 96,0 para, de Hamburgo para todo o mundo. Estamos nos despedindo novamente. Como sempre, uma hora já passou tão rápido. Esperamos que todos estejam no próximo programa, no mesmo horário, às 19 horas. Um abraço a todos. Und denkt an den Vollmond. Ich spiele jetzt noch ein wunderschönes Lied ein. O Mundo von Dino Nascimento, seiner CD Ser Humano. Die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 28. November. Edikampfo Radio, das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin, läuft ab 20 Uhr. Live mitgeschnitten hat unter anderem Musik von World Inferno Friendship Society oder Chain and the Gang um 21 Uhr. Backspin FM hat um 23 Uhr ein Best-of The Orsons. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 29. November.